Aber sachte mit der Flinte, Herr, rief der Kapitän, sonst läuft uns das Boot voll. Alle sitzen ganz ruhig, während er zielt. Der Squire erhob seine Muskete, das Rudern hörte auf, und wir beugten uns nach der anderen Seite hinüber, um das Gleichgewicht herzustellen. Dies alles wurde so genau gemacht, dass kein Tropfen Wasser ins Boot kam. Die Meuterer hatten unterdessen die Kanone auf ihrem Pfosten herumgedreht. Hans, der mit dem Wischer bei der Mündung stand, war infolgedessen am wenigsten gedeckt. Aber wir hatten kein Glück, denn gerade in dem Augenblick, als Trelawney feuerte, bückte Hans sich, die Kugel pfiff über ihn hinweg und es fiel einer von den anderen vier. Auf den Schrei, den er ausstieß, antworteten nicht nur seine Kameraden an Bord, sondern auch zahlreiche Stimmen vom Strande, und als ich nach jener Richtung lugte, sah ich, wie die Piraten truppweise zwischen den Bäumen hervorkamen und in ihre Boote sprangen. »Jetzt kommen die Gigs, Kapitän«, rief ich. »Dann nur einfach geradeaus«, schrie der Kapitän. »Es darf uns jetzt nicht mehr darauf ankommen, ob wir Wasser ins Boot bekommen. Wenn wir es nicht ans Land bringen können, ist alles aus.« »Nur eine von den Gigs wird bemannt«, sagte ich zum Kapitän. »Die Mannschaft des anderen Bootes geht wahrscheinlich den Strand entlang, um uns abzuschneiden.« »Das wird Ihnen Schweiß kosten, Doktor«, antwortete der Kapitän. »Sie wissen, wie schlecht zu Fuß Hans Ma zu Lande ist. Nein, die machen uns hier keine Sorgen, wohl aber die Vollkugel der Kanone.« »Ah, Zimmerkegelspiel. My Lady Kammerjungfer könnte nicht vorbeischießen.« »Sagen Sie uns, Squire, sobald Sie die Lunte sehen, wir werden dann rückwärts rojen.« Mittlerweile waren wir für ein so schwer beladenes Boot ziemlich schnell vorwärts gekommen, und es war dabei nur wenig Wasser ins Boot gelaufen. Wir waren jetzt dicht an unserem Ziel. 30 oder 40 Ruderschläge mussten uns an Land bringen, denn die Ebbe hatte bereits einen schmalen Sandstreifen unterhalb der Bäume freigelegt. Der Ebbstrom, der uns in so unangenehmer Weise aufgehalten hatte, glich jetzt den Schaden für uns wieder aus, indem er unsere Verfolger aufhielt. Die einzige Gefahr drohte uns von dem Geschütz. »Wenn ich es wagen dürfte«, sagte der Kapitän, »würde ich einen Augenblick halten und noch einen wegputzen.« Aber es war klar, dass die Meuterer sich durch nichts aufhalten lassen wollten. Sie hatten sich nach ihrem gefallenen Kameraden nicht einmal umgesehen, obgleich er nicht tot war, denn ich sah, wie er von der Kanone wegzukriechen versuchte. »Fertig«, rief der Squire. »Halt«, rief der Kapitän, schnell wie ein Echo. Und er und Redruth setzten mit aller Wucht die Riemen rückwärts ein, und der Stern des Bootes kam unter Wasser. In demselben Augenblick kam der Knall der Kanone. Dies war der erste Schuss, den Jim hörte, denn der Knall von dem Musketenschuss des Squires hatte ihn nicht erreicht. Wie die Kugel flog, konnte keiner von uns genau sagen, aber ich denke mir, sie muss über unsere Köpfe weggeflogen sein, und der Luftdruck, den sie verursachte, mag wohl zu unserem Missgeschick beigetragen haben. Jedenfalls sank das Boot, den Stern voran, in 3 Fuß tiefes Wasser. Der Kapitän und ich blieben einander gegenüber auf unseren Füßen stehen. Die 3 anderen kamen mit dem ganzen Körper ins Wasser und schnauften und sprudelten, als sie wieder auftauchten. Dies hatte nicht viel zu bedeuten. Kein Leben war verloren gegangen und wir konnten in Sicherheit an den Strand warten. Aber alle unsere Vorräte lagen im Wasser. Und, was noch schlimmer war, von den 5 Musketen waren nur noch 2 brauchbar. Die meinige hatte ich, sozusagen instinktmäßig, über den Kopf gehalten. Der Kapitän hatte seine Büchse an einem Riemen über der Schulter getragen, und zwar als ein kluger Mann mit dem Schloss nach oben. Die anderen 3 Musketen waren völlig nass geworden, als das Boot versank. Unsere Sorgen wurden noch dadurch vermehrt, dass wir bereits Stimmen im Walde am Strande näher kommen hörten. Es bestand daher nicht allein die Gefahr, dass wir in unserem halb wehrlosen Zustande von dem Pfahlwerk abgeschnitten wurden, sondern wir mussten auch befürchten, dass Hunter und Joyce vielleicht nicht so kaltblütig sein würden, standzuhalten, wenn sie von einem 30 Piraten angegriffen würden. Hunter war allerdings zuverlässig, das wussten wir. Mit Joyce aber war es zweifelhaft. Er war ein freundlicher, höflicher Mann, ein guter Bedienter, der zuverlässig einen Rock sauber ausbürstete, aber nicht eigentlich ein Kriegsmann. Mit allen diesen Befürchtungen im Herzen warteten wir so schnell, wie wir konnten, an Land. Die arme Jolle und die größte Hälfte unseres ganzen Mundvorrates und Pulvers ließen wir hinter uns.